Ich geh nicht mehr gern auf den Dachboden hin, dort hängt sich die Wäsche mir schwer. Dort ragen zwei Sparren im Kalten und knarren, ihr Kreuz ragt im Dämmerlicht leer. Ein Tag war's im Sommer, der Staub hat geglüht, die Kresse im Giebelloch bitter geblüht, da ist still treppaufwärts der Bauer gekommen, der Junge, und hat mich geküsst und genommen, geküsst mein Gesicht, du dunkles Gewicht, und der Staub hat gezittert im Trichter aus Licht. Nun kann noch so oft durch die Stube ich hingehen, stillstehen in der Stalltür, er will mich nicht sehen, und press um die Hüften ich hart auch die Fetzen, bald wird mich mein Bauch der Gedunsene verpötzen. Dann jagt mich hinaus die Alte vom Haus und reißt aus dem Beet meine Nägelein aus. Und nimmermehr bin ich allein jetzt im Dunkeln. Ich schau durch die Wand her das Sparrenkreuz funkeln, und lagern möcht ich mich hin, wie einst nur ihn über mir, das rufe das Kreuz, wer von beiden vor früh dran soll baumeln.